3 Minuten. Die Wettervorhersage bis heute Abend. Es bleibt weiterhin mild, aber überwiegend stark bewölkt mit Höchstwerten um 12 Grad und gelegentlichen Regenfällen. Dazu weht ein auffrischender Wind aus Südwest. In der Nacht werden kühlere Luftmassen nach Deutschland gebracht. Und das heißt im Klartext, die Temperaturen sinken. Ansonsten bleibt es auch in den nächsten Tagen unbeständig und regnerisch. Der RTL Verkehrsservice. Störungsfreier Verkehr in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wir wünschen weiter gute Fahrt. Gleich 8:08 hier ist RTL Guten Morgen Deutschland. Ich heiße Stefan Ofirowski. Ich bin heute Morgen Ihr Frühlingsbote. Das können Sie mir ruhig glauben. Seit genau 2 Stunden ist Frühling. Und wenn Sie nach draußen gucken und das allein vom Wetter her nicht feststellen sollten, Sie müssen sich jetzt dran gewöhnen. Sie müssen jetzt stark sein. Es ist Frühling, auch wenn es draußen regnet. Und wir reagieren natürlich auf den Frühling. Den ganzen Tag über können Sie bei uns Blumenstrauße für Ihre Freunde und Bekannte auf der ganzen Welt gewinnen. Das heißt, wir verschicken die für Sie. Sie sagen uns, wer den kriegen soll. Und wir verschicken den. Aber das machen wir nicht allein, das machen wir zusammen mit Fleurop. Und die sorgen dafür, dass in 134 Ländern zusammen mit 56.000 Floristen, die arbeiten heute den ganzen Tag für RTL, die Blumensträuße auch dorthin kommen, wo sie sie gerne hin hätten. Aber wir haben uns gedacht, so ganz einfach Blumensträuße verlosen, das ist ein bisschen langweilig. Wir machen das wie damals beim Valentinstag. Schreiben Sie uns einen Vierzeiler über den Frühling. Wir haben eben lange nachgedacht und dann ist uns Folgendes eingefallen. Der Frühling lacht, der Himmel weint, Regen und Wolken traut vereint. Und jedes Jahr zur Märzenzeit der Frühling uns die kalte Schulter zeigt. Also wenn Ihnen was ähnlich Geistreiches einfällt, dann rufen Sie uns an 00352 1331. In jeder Stunde heute einen Blumenstrauß bei RTL. Ich glaube in manchen Stunden sogar 2 nachher beim Jochen. Okay, also ein Vierzeiler, bitte dichten, uns dann anrufen 00352 1331. Wer das Glück hat durchzukommen, bekommt einen Blumenstrauß und den können Sie an Ihre Freunde und Bekannten auf der ganzen Welt verschicken. Mr. Salter. you know, not to hear any special show. Just taking time out from the work I do, it's true. Thinking only about you. Yes, I said it loud and clear that I'm concentrating on my career. But I need you now, but you're not here, my dear. Say, have no fear. Longing for you with love so plenty. Without you, this room seems empty. Not having you here beside me, the feeling is sad and lonely. Now there are things that remind me of you. I'm wondering, are you listening to your radio? Aktuelle Platte von PM, Samson Howe, I Miss You So, Tonight, 13 nach 6. Die Weckwunschplatte. Einen schönen guten Morgen, Sven Spiegel. Hallo Sven. Ja. Ah, da ist er. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Happy Birthday. 17 ist er geworden. Ja. Und was hast du geschenkt gekriegt, Sven? Eine Rose, ein Hemd, kommt noch so alles. Eine Rose und ein Hemd. Es gab mal früher Hemden, da waren die Rosen immer drauf, aber das ist was anderes. Von wem hast du denn die Rose gekriegt? Das will ich jetzt wissen, um kurz nach 6. Ja, die Hose von meiner Mutter. Aha. Ah, und da habe ich noch was vergessen, die Stereoanlage. Ach so, diese Kleinigkeit im Hintergrund. Ach Mensch, die ist ja nicht so wichtig. Hemd und Hose sind richtig, Rose sind wichtiger, ne? Na gut. Und eine richtig gute, hast du schon mal laut aufgemacht und die Nachbarn gegrüßt heute Morgen? Nee, noch nicht. Na, das kommt dann heute Nachmittag. Ja. Liebe Nachbarn vom Sven, freut euch. Habt ihr Nachbarn, ja, ne? Ja, sicher. Aha. Sven hat eine Stereoanlage gekriegt. Bitte? Ich habe nur den Nachbarn erzählt, dass du eine Stereoanlage gekriegt hast, damit die schon ein bisschen Vorfreude haben, ne, ja, Sven? Sicher. Gut, was machst du heute? Gehst du gleich zur Schule? Ja, sicher. Mhm. Wann geht's los? Ja, um 8. Okay, aber du bist schon recht munter, höre ich so an deiner Stimme. Oh, es geht. Also normale, wer lacht da im Hintergrund? Deine Eltern sind aber noch ein bisschen... Ja, sicher. Da, ne? Okay, dann feiert mal schön heute zusammen. Gibt's eine Fete irgendwann? Nee, nicht. Wenn ich 18 werde, ja. Aha. Na ja, gut, der 17. Geburtstag hängt man auch so ein bisschen dazwischen. Ne? Mit 16 kann man eine ganze Menge machen, kann man schon einen Führerschein machen und so ein Kram. Aber mit 17 läuft nicht viel, ne? Mit 18 dann auch wieder. Hm? Darf man dann Auto fahren und so. Nee, klar. Na gut, Sven, also dann feier schön. Hm? Und hier ist eine Wunschplatte von deinen Eltern. Die hatten uns gesagt, wir sollen die aus dem Bett schmeißen. Kingston Town von UB40. Würde das auch auf deiner Stereoanlage laufen? Ja, sicher. Ja, in jedem Fall. Okay, dann spielen wir das jetzt für dich. Okay. Sven, einen schönen Tag. Mhm. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Am Frühlingsanfang und das ist UB40 und Kingston Town, gleichzeitig die Wegwunschplatte für den Sven Spiegel aus Dortmund zum 17. Geburtstag. Wenn Sie möchten, dass wir Sie mal wecken sollen, schicken Sie uns eine Postkarte an RTL Radio, Stichwort Wegwunsch, L2850 Luxemburg. Hier spricht nicht Simple Simon, hier spricht Simple Offi, der einfache Offi sagt, denn es ist 20 nach 6 ist. Und wie genau unsere große Frühlingsaktion mit den Blumensträußen funktioniert, sage ich Ihnen nochmal nach der Werbung. 72066, RTL und die Saarbrücker Zeitung präsentieren die Bee Gees live. 6.22 Uhr. Der Frühling lacht, der Himmel weint, Regen und Wolken traut vereint und jedes Jahr zur Märzenzeit der Frühling uns die kalte Schulter zeigt. Das ist ein Gedicht von uns, das sollte Sie nicht interessieren. Dichten Sie selbst eins, ein Vierzeiler und rufen Sie uns an 00352 1331. Für das schönste Gedicht gibt's in jeder Stunde einen Blumenstrauß heute. I believe in the power of love. I'm singing

Heute ist Frühlingsanfang zusammen mit RTL und das belohnen wir mit Blumensträußen. Die verlosen wir den ganzen Tag. Die können Sie zu Hause gewinnen und in die ganze Welt verschicken. Also Ihre Freunde irgendwo in Amerika oder in Australien oder in Neuseeland, wo Sie auch immer Freunde und Bekannte haben. Vielleicht aber auch bei Ihnen zu Hause, ist völlig egal. Alles, was wir von Ihnen brauchen, ist ein Vierzeiler. Also dichten Sie vier Zeilen über den Frühling. Dann rufen Sie uns an 00352 1331. Und die Leute, die Chance haben, bei uns durchzukommen, die gewinnen einen Blumenstrauß. Wir beobachten Franz K. Quacks auf dem Weg zur Arbeit mit seinem Privat-Pkw. Das RTL Tageshoroskop. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Und es hat Zoom gemacht. Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt? Uns am Fasching in die Büsche versteckt. Was war eigentlich los? Wir haben nie was gefühlt. So

10 vor 7 RTL, guten Morgen Deutschland. In knapp 2 Minuten gibt es das erste Frühlingsgedicht bei uns. Den Merry Boys und mit Jochen Pützenbach. Live dabei. Am Samstag von 10 bis 12 im Autohaus Klaus Becker in Hückelhofen-Wahl in der Aachener Straße. Am Samstag live dabei. Wir sind auch live dabei, das beweist diese Uhrzeit, 6.52 Uhr. Und am Telefon ist Gabriele Landen aus Wermelskirchen. Guten Morgen, Gabriele. Ja, guten Morgen. Sie haben gedichtet für uns. Ja, ich habe mich bemüht. Haben Sie lange gebraucht für Ihr Gedicht? Ach, eigentlich nicht. Ich habe noch nie so viele Schwierigkeiten damit gehabt. Na, dann legen Sie mal los. Ja, gut. Zwischen Primeln und Narzissen liegt ein kleines Ruhekissen. Wer glaubt ihr, hat sich dort breit gemacht? Mein kleiner Hund, denn die Frühlingssonne lacht. Hui! Ja, toll! Wir sind begeistert, Gabriele. Was haben Sie denn für einen kleinen Hund? Oh, ich habe eigentlich zwei, einen kleinen Dackel und einen großen Berner Sennenhund. Die streiten sich dann immer um das Kissen. Aha. Ich nehme mal an, der Berner Sennenhund gewinnt. Nee, meistens der Dackel. Der kann sich besser durchsetzen. Oh je, Frechheit siegt. Genau. Hat der Berner Sennenhund so ein kleines Fass um? Nein, eigentlich nicht. Nö, ne? Nein. Aber sehr klassisch aus. Sehr toll aus, aber ist nicht so gut. Sie sehen auch so ein bisschen aus wie Bernardina, oder nicht? Ja, so ein bisschen. Mhm. Gut, Gabriele, Sie können einen Blumenstrauß verschicken in die ganze Welt oder vielleicht bleibt er auch bei Ihnen in Wermelskirchen, wie Sie möchten. Wo schicken Sie ihn denn hin? Ach, ich möchte ihn eigentlich gern meinem Mann zukommen lassen. Gut, dann schicken wir ihn also wahrscheinlich nach Haus heute, ne? Würde ich sagen, ja. Ja, aber wehe, der steht nachher bei Ihnen auf dem Nachttisch oder sowas. Der kommt also wirklich irgendwo in Sichtweite Ihres Mannes. Den bekommt mein Mann heute Abend auf seinen Platz gestellt. Okay, alles klar. Es ist ein schöner, es ist einer von Fleurop. Sie hätten ihn auch irgendwo in 134 Länder schicken können, aber er bleibt in Wermelskirchen. Da fiel mir so schnell nichts ein. Okay, alles klar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Gabriele. Danke, ebenso. Und vielen Dank fürs Dichten. Ja, bitte. Tschüss. Und Sie können auch weiter dichten zu Hause. Wir sind noch lange nicht fertig mit unserer Aktion. Jede Stunde gibt es heute den ganzen Tag lang einen Fleurer Blumenstrauß zu gewinnen. Den können Sie in die ganze Welt schicken. Every limbo boy and girl, all around the limbo world, gonna do the limbo rock, all around the limbo clock. Jack be limbo. Waren die Themen am Morgen? Es ist 7:05. Die Wettervorhersage bis heute Abend. Es bleibt weiterhin mild, aber überwiegend stark bewölkt mit Höchstwerten um 12 Grad und gelegentlichen Regenfällen. Dazu weht ein auffrischender Wind aus Südwest. In der Nacht werden kühlere Luftmassen nach Deutschland gebracht und das heißt im Klartext, die Temperaturen sinken. Ansonsten bleibt es in den nächsten Tagen unbeständig und regnerisch. Der RTL Verkehrsservice. Störungsfreier Verkehr in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wir wünschen weiter gute Fahrt. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. 10:07. Hier ist die zweite Stunde von RTL Guten Morgen Deutschland. Eröffnet mit Belinda Carlisle und Heaven is a Place on Earth. Heute ist Frühling. Jawohl, offiziell fängt heute der Frühling an. Das heißt, er hat angefangen ganz genau um 4 Uhr und 2 Minuten heute Nacht. Und wir machen eine große Frühlingsaktion heute den ganzen Tag über bei RTL. Können Sie Blumensträuße gewinnen, und zwar in jeder Stunde einen. Wir brauchen eigentlich nur einen kleinen Vierzeiler von Ihnen zu Hause, aber bitte wirklich nur 4 Zeilen über den Frühling. Dann rufen Sie uns an, und wenn Sie Glück haben, rufen wir zurück. Und dann gibt es einen Blumenstrauß, und den wiederum können Sie in die ganze Welt schicken. Wir machen die ganze Aktion nämlich zusammen mit Fleurop. 00352 1331. Slipping away. Let me still exist in another place, running on the cover of a helicopter plane. Flames are getting higher than ever, burning down the bridges of my memory. Love may still be alive somewhere, somewhere. Darkness, light it up, light it up, light it up. I can still feel a touch of your thin blue jeans. Running down the alley, I got my eyes all over you, baby. Love may still exist in another place. I'm just yanking back the handle. No expression on my face. RTL, guten Morgen Deutschland. Ein kleines Ostberliner Szeneblättchen hat gestern die Sicherheitsbehörden in ganz Deutschland in Aufregung versetzt. Es heißt Die Andere und erscheint einmal wöchentlich, falls die Redaktion pünktlich fertig wird und genug Geld für Druck und Papier da ist. Normalerweise gehen ein paar tausend Exemplare an eingeweihte Leser. Anders aber gestern. Die Rekordauflage von 55.000 Exemplaren war im Nu vergriffen. Aus ganz Berlin fuhren Kaufwillige die Kioske ab und versuchten meist vergeblich, ein Exemplar zu ergattern. Der Grund für die Aufregung? Das Blatt druckte die Namen der 2000 ranghöchsten Stasi-Funktionäre ab. Woher die Szene-Zeitung die Listen mit den Stasi-Namen hat, wollte Wolfram übrigens nicht verraten. Vermutlich stammen sie von Freunden, die in den Bürgerkomitees mitgearbeitet haben. Es ist RTL Guten Morgen Deutschland, 7 Uhr und gleich 18. and remember hoping. Später, ja? Was Sie da im Hintergrund hören, das ist Tamara, nimmt immer noch unsere Frühlingsgedichte auf. Sie können weiter dichten. Dichten Sie einen Vierzeiler über den Frühling zur Belohnung für den Schönsten. Ich lasse es heute mit dem Dichten, ich kann ja nicht mehr normal sprechen. Gibt es einen Blumenstrauß und das den ganzen Tag bei RTL. Und warum Tomba La Bomba, das ist ein Skiläufer, besonders gut in der Slalomdisziplin, warum der in Amerika demnächst die Berge hochlaufen muss, das verrate ich Ihnen nach der Werbung. Francesco Napoli, Andrew White, George Baker, Uli Bastian, 215. Zu haben ist der ganze Spaß übrigens ab 579 Mark. RTL Mallorca 91. RTL Mallorca, es lohnt sich wirklich. 7.25 Uhr RTL, guten Morgen Deutschland. Tomba La Bomba zieht vor Gericht. Der italienische Ski-Superstar ist stinksauer auf die Liftbetreiber im amerikanischen Lake Louise. Am vergangenen Wochenende war Alberto Tomba beim Training für die World Cup Rennen mit einer Skifahrerin zusammengestoßen. Und die Liftbetreibergesellschaft hatte daraufhin Tombas Skipass eingezogen und seinen Start beim Super-G am Sonntag verhindert. Damit haben die Italiener jetzt die letzte Chance auf den Gewinn des Gesamt-World Cups vertan. Also ehrlich gesagt, wenn man sich benimmt wie eine Pistensauer, ist das eigentlich ganz normal, ob man ein Superstar ist oder nicht. Hier ist Reinhard Fendrich, ein anderer Macho. Er haut den Hintern wie Apollo, in seinen Hüften schwingt er lang, hat einen Charme wie Rene Collo und einen Blick wie Genghis Khan. Du bleibst ein Leben lang ein Dodel, auf zur Silver Dance. Willst du bei harten Männern Brust, du nicht über den Brenner musst. Bei uns gibt's Macho, die sind Gacho, so wie dir. Die Frau aus Industrie und Adel verbeißt sich ins Tiroler Wadel, genauso gern wie in die Herren aus Rimini. RTL aktuell das Wetter. Zum letzten Mal soll es heute so schön warm werden. Temperaturen bis 15 Grad sind angekündigt. Dazu dicke Wolken, ab und zu Regen und ein frischer Wind aus Südwest. Nur am Nachmittag kann es ein paar Aufheiterungen geben. Ab der kommenden Nacht beeinflusst eine neue Störung unser Wetter. Es wird spürbar kühler, die Niederschlagsneigung wächst. In den Bergen schneit es wieder. Die aktuellen Werte: Köln 14, Düsseldorf 15, Saarbrücken 11. Und Koblenz und Trier, 12 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, A1 von Euskirchen-Koblenz in Richtung Dortmund. Zwischen Köln-Löwenich und dem Kreuz Köln-Nord, 3 Kilometer Stau. A44 von Dortmund in Richtung Kassel. Zwischen dem Kreuz Werl und Soest, 3 Kilometer nach einem Unfall. A52 von Mönchengladbach in Richtung Düsseldorf. Zwischen Karst und Düsseldorf fährt 2 Kilometer. Nochmal A52 von Essen in Richtung Düsseldorf. Zwischen Ratingen-Tiefenbroich und Düsseldorf-Mörsenbroich 7 Kilometer. Und A57 von Krefeld in Richtung Köln. Zwischen Neuss-Karst und Neuss-Büttgen 2 Kilometer. Schlagzeilen jetzt direkt aus Bonn mit Peter Escher. Krisensitzung. Jugoslawiens Staatsspitze und die Republiksoberen suchen gemeinsam nach einem Weg aus der Misere. Als Hoffnungsschimmer gilt auch die Rückkehr von Präsident Jovic. Kriegskosten. Die USA verlangen von Bonn die Zahlung des Gesamtbeitrages. Währenddessen prüft die Bundesregierung ihre Zusage für die dritte und letzte Rate. Und gescheitert. Großbritannien trennt sich von der Kopfsteuer. Über die umstrittene Portex war Maggie Thatcher gestolpert. Mehr dazu in unseren Nachrichten um 8. Das war RTL aktuell. Um 7.37 Uhr RTL, guten Morgen Deutschland. Eine ganze Menge gab es gestern an sportlichen Ereignissen. Und das herausragendste war wohl der 2:0-Sieg der Bayern über den FC Porto. Guten Morgen, Benno. Ja, moin Stefan. Also wir reden damit über den Fußball-Europapokal, über die Viertelfinal-Rückspiele. Und in der Tat, die Bayern haben, wenn man so will, gestern Abend für das Naturereignis gesorgt. Ich kenne die Quoten der Londoner Buchmacher noch nicht, aber ich bin sicher, wer auf die Bayern gesetzt hat, der wird ganz gute Kohle machen, denn eben bei den Buchmachern in London, da war der FC Porto klarer Favorit. Aber die haben richtig schön was vor die Socken bekommen, vor 80.000 Zuschauern. Und das, obwohl die Bayern ja größere Aufregungen zu bestehen hatten vor dem Spiel. Klaus Augenthaler war ja eh weg vom Fenster wegen seiner roten Karte im Hinspiel. Aber Brian Laudrup, der musste kurzfristig ersetzt werden. Und dann kam ausgerechnet eine alte Meckerziege daher. Christian Zieger heißt der 19-jährige Mensch. Also Meckerziege nehme ich mal zurück. Christian Zieger, ein netter, junger Mensch. Ich habe den auch mal kennengelernt. Der war der Ersatzmann für Brian Laudrup und hat die Bayern in der 19. Minute in Führung geschossen. Und Manfred Bender hat das in der 70. Minute ausgebaut. Da half den Portugiesen dann überhaupt nichts mehr, dass ihr Trainer Artur Jorge ganz tief in die psychologische Trickkiste gepackt hat. Der hat nämlich den Raba Matcha gebracht. Ich weiß nicht, ob der Name noch was sagt, aber vielen Fußballexperten ganz sicherlich. Das war jener Herr, der im Europapokalfinale von Wien, als Bayern München damals mit 1:2 gegen Porto verloren hat, nach einer 1:0-Führung. Das war also jener Herr, der damals dieses wundervolle Hackentrick-Tor erzielt hat und damit die Bayern auf die Verliererstraße gebracht hat. Der sollte die wohl gestern Abend erschrecken, aber es hat sich keinen bei den Bayern keiner mehr erschrocken. Einfach auch, weil zu wenig von damals noch in der Mannschaft standen, war ja nur noch der Hansi Flügler. Also unter dem Strich jedenfalls ein glatter 2:0-Sieg, kleine Sensation und großes Kompliment für die Bayern. Mhm. Und irgendwo hat einer einen Stecker rausgezogen gestern, glaube ich. Ja, gestern Abend sind wohl mehrere Sicherungen rausgeflogen und ein Stecker möglicherweise auch. Der Reihe nach Olympique Marseille hat den AC Mailand mit 1:0 geschlagen und Sekunden vor dem Abpfiff, da ist dann das Flutlicht ausgegangen. Nicht das Ganze, sondern an einem Mast hat das Licht gestreikt und die Italiener sind dann vom Platz gezogen, obwohl die Lichtverhältnisse, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, eigentlich noch durchaus gut waren. Aber die Italiener mit der Niederlage vor Augen und damit dem Ausscheiden im Europacup vor Augen haben dann erstmal wieder die alte Methode eingeschlagen. Sie haben protestiert, das tun sie gerne, wenn es nicht so richtig läuft. Mhm. Dann hat es eine 10-minütige Unterbrechung gegeben und haben alle möglichen Menschen versucht, den AC Mailand dazu zu bewegen, wieder weiterzumachen, aber das hat alles nichts gebracht. Burg Karlsson, der Schiedsrichter, hat dann die Begegnung kurzerhand für beendet erklärt und AC Mailand hat inzwischen Protest eingelegt, verlangt eine Wiederholung. Ich bin nicht ganz so sicher, ob da nicht was funktionieren wird, denn die Italiener haben in der UEFA bekanntlichermaßen einen ziemlich großen Einfluss, aber wenn es denn so sein sollte, dann wäre es eine große Ungerechtigkeit. Ich gehe schon unter dem Strich eigentlich aber davon aus, dass die sportliche Fairness-Sicht und das Olympique Marseille damit das Halbfinale erreicht hat und damit auch als möglicher Gegner von Bayern München in Frage kommt. Das wäre natürlich ein Knaller. Olympique Marseille mit Franz Beckenbauer gegen seine alten Münchner, das wäre eine tolle Sache. Ja, und Sicherungen sind rausgeflogen. Das muss man allerdings sehr, sehr ernst sehen beim Spiel Dynamo Dresden gegen Roter Stern Belgrad. Abbruch 3 Minuten vor Ende. Da haben die Fans unheimliche Randale veranstaltet. Wieder einmal 3 Polizisten sind verletzt worden. 18 Randalierer festgenommen worden. Da hat es richtig gekracht. Das ist wirklich ganz schlimm, was da derzeit im Bereich der Nordost-Oberliga abgeht. Und jetzt sind wirklich nicht nur die Fußballverbände aufgerufen, sich Gedanken zu machen, und zwar ernsthafte Gedanken, wie man diese brutale Entwicklung stoppen kann, sondern das Ganze ist auch ein Politikum. Da müssen jetzt alle sich zusammensetzen und schauen, wie sie das Problem in den Griff kriegen. Roter Stern Belgrad ist weiter und damit 3. Halbfinalist und der 4. ist dann ganz sensationell. Spartak Moskau hat nämlich gestern Abend bei Real Madrid, dem Traditionsclub von Spanien, mit 3:1 gewonnen. Das waren die Sportereignisse von gestern Abend mit Benno Weber. Vielen Dank, Benno. Tschüss. Tschüss. Eine Platte von John Lee Hooker auf. Er ruft nicht an, und doch du wartest drauf. Die Kälte ist so fremd, und das, was da so brennt, nennt man Blues. wollte es nie glauben, dass er mal wirklich geht. Die Kälte ist so fremd und das, was da so brennt, das nennt man Blues. Du warst noch nie in deinem Leben so verdammt allein. Würdest gerne endlich schlafen, doch du schläfst nicht ein. Wär's gern in seinen Armen morgen wieder aufgewacht. Doch niemand hilft dir jetzt durch das Tal der Nacht. Du lässt das Licht an und die Tür bleibt auf. Auch wenn du weißt, er kommt nicht mehr nach Haus. Die Kälte ist so fremd und das, was da so brennt, das nennt man Blues. Du schläfst nicht ein. Wärst gern in seinen Armen, in seinen Armen morgen wieder aufgewacht. Doch niemand hilft dir jetzt durch das Tal der Nacht. Du legst immer wieder John Lee Hooker auf. Hast so viel getrunken und so viel geraucht. Oh, die Kälte ist so fremd und das, was da so brennt, nennt man Blues. Yeah. 10 vor 8, RTL, guten Morgen, Deutschland. Den nächsten Blumenstrauß gibt es bei uns zu gewinnen für ein Frühlingsgedicht, das wir Ihnen vortragen werden, beziehungsweise ein Hörer wird es uns das vortragen nach der Werbung. Karte einer weltweit träumen lässt. Rätsel dieser Welt mit Rainer Holden. 7.52 Uhr, kein Rätsel, sondern ein Gedicht hat für uns die Irmgard Zimmermann aus Herold. Guten Morgen, Irmgard. Guten Morgen. Haben Sie ja, auch lange... Ja, bitte. Um 3:58 heute Nacht ist der Frühling aufgewacht. Alle freuen sich, groß und klein, doch er schaut noch etwas düster drein. Manche holen aus der Truhe jetzt schon ihre Sommerschuhe, müssen es dann leider büßen mit Husten, Schnupfen und kalten Füßen. Wow! Das war sehr schön, Irmgard. Es ja. waren etwas mehr als 4 Zeilen, aber das ist noch nicht so kleinlich, ne? Ja, gut. Ne? Wie lange haben Sie denn gebraucht für das Gedicht, Irmgard? Ach, eigentlich gar nicht so lange. Ich war am Staubsaugen und da habe ich mir das halt mal so durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, dass es ja doch nur, dass nicht nur Glücksgefühle sind im Frühling. Mhm. Ja, beim Staubsaugen habe ich auch keine Glücksgefühle, da haben Sie recht. Und dann haben Sie es aufgeschrieben und angerufen. Ja. Sie bekommen von uns einen Blumenstrauß, von uns und von Fleurop. Den können Sie in die ganze Welt schicken. Wo soll er denn hin, das Irmgard? Das ist wunderbar, nach Herold. Also er bleibt auch bei Ihnen in der Heimatstadt? Ja, natürlich, zu mir. Ja, ja. Gut, Irmgard. Die Stadt ist ein Dörfchen. Ein kleines Dörfchen. Ja. Gut. Irmgard, einen Blumenstrauß. Ich bedanke mich vielmals. Nicht zu danken. Haben wir gern gemacht. Und bis bald, Irmgard. Ja. Tschüss. Wiederhören, danke. Ein Blumenstrauß geht nach Herold für die Irmgard Zimmermann. Sie können den ganzen Tag weiter dichten. In jeder Stunde verlosen wir zusammen mit Fleurop einen Blumenstrauß. In der muss nicht unbedingt in Ihre Heimatstadt, den können Sie in die ganze Welt schicken. Das Meistern. Das waren die Nachrichten. Es ist 8:03. Die Wetteraussichten für heute von Frühling, keine Spur. Dicke Wolken sind am Himmel und gebietsweise regnet es. Am Nachmittag kommt ab und zu die Sonne zum Vorschein. Es gibt milde Temperaturen um die 15 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südwest. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, A1 von Euskirchen-Koblenz in Richtung Dortmund. Zwischen Köln-Löwenich und dem Kreuz Köln-Nord 3 Kilometer Stau. A1 von Bremen in Richtung Köln. Zwischen dem Kreuz Dortmund-Unna und dem Westhof. Just like Daddy, Professor Mann has no doubt. Elf nach acht. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass heute seit 4:02 Frühling ist? Zeit zum Abspecken in jedem Fall. Eine schöne Bikini-Figur muss her. Das denkt sich auch der Kanzler jedes Jahr um diese Zeit aufs Neue. Wie? Der Kanzler trägt Bikini. Je noirais bien, c'est pour 10 ans, mais j'en prendrais pour 110 ans, au moins 110 ans. Hélène, je suis pas Verlaine, mais je t'écris quand même que je t'aime. Laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard de tes monts blancs, oh oh, de tous tes monts blancs. Je retouche chez ma maman. Moi chez ma maman. Nach 8 ist es RTL Guten Morgen Deutschland, heißt diese Sendung. Ich heiße Stefan Ofirowski und Was kostet die Welt? Heißt ein tolles Spiel von Parker und das können Sie jetzt gewinnen. Und zwar ist das ein strategisches Handelsspiel, wie gesagt von Parker, für 2 bis 6 Spieler. Unternehmergeist ist gefragt, die Spieler wetteifern um den Erwerb von Rohstoffen und Industrieanlagen dieser Welt. Scharf kalkulieren und sinnvoll investieren, um die Anteile und damit um den Gewinn zu vergrößern. Das ist die Strategie dieses Handelsspiels, bei dem die Spieler ständig in Aktion sind. Höhepunkt des Spiels sind Auktionen, bei denen die Spieler gezwungen werden, ihre Anteile zu versteigern. Das ist ärgerlich, aber offensichtlich muss man das ja so machen bei dem Spiel. Was kostet die Welt? Ein bisschen Glück ist auch dabei, denn die Würfel entscheiden über die Marktstellung des Spielers. Was kostet die Welt? Ist im Spielhandel für ca. 60 Mark zu erhalten. Und das Spiel können Sie jetzt gewinnen im Spielchen Sekt oder Selters wiederum bei RTL. Rufen Sie uns an 00352 1331. Ich würde sagen, der 10. Anrufer, machen wir es ganz kurz heute, hat die Chance, eben dieses Spiel zu gewinnen von Parker. 00352 1331. 32 15. 00352 46 32 15. Zu haben ist der ganze Spaß übrigens ab 579 Mark. RTL Mallorca 91. RTL Mallorca, es lohnt sich wirklich. 20 nach 8, hier ist Guten Morgen Deutschland und am Telefon ist die Brigitte Couch aus Duisburg. Guten Morgen, Brigitte. Ja, guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Spielen Sie gerne, Brigitte? Ja, ich spiele gerne. Dann sind Sie genau die richtige Kandidatin und Sie waren auch noch die 10. Anruferin. Ja. Und Sie haben jetzt die Chance, ein Spiel von Parker zu gewinnen. Schön. Kennen Sie, was kostet die Welt? Nein, kenne ich nicht. Ich habe es wohl schon mal gehört, aber ich weiß jetzt im Augenblick gar nicht mehr, wie es geht. Na, dann wird es ja Zeit, dass Sie es kennenlernen. Ja. Also es ist ein spannendes Spiel in der Beschreibung. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, geht es also so um Handelsgeschichten, ne? Ja. Auktionen und Rohstoffe und Industrieanlagen und Sie müssen investieren und scharf kalkulieren und all sowas. Ja. Gut, wir spielen Sekt oder Selters, Sie kennen die Regeln? Ja. Gut, dann sagen Sie mir bitte einen Umschlag. 3. Nehmen wir Umschlag 3. Ja. Also in einem Umschlag ist unser Parker-Spiel, in einem Umschlag haben wir eine Niete, die hoffen wir mal rauszulassen. Dann haben wir den Superpreis und einen kleinen Preis. Und im Umschlag 3 ist der kleine Preis, ja. Brigitte. Also Sie können sich entscheiden, machen Sie weiter? Ach, ich nehme den kleinen Preis. Ach, Brigitte. Dann mach ich weiter. Ja, ich will Sie nicht beeinflussen, aber der dann kleine Preis weiter, ist wirklich ein Trostpreis. Das wäre so ein RTL-Korkenzieher gewesen. Ach so, nein, ich mach weiter. Welchen Umschlag nehmen Sie denn jetzt, Brigitte? Wie viele Umschläge gibt es überhaupt? Bitte. Es gibt 4 insgesamt. Ja, also dann nehme ich jetzt mal 1. Dann nehmen Sie jetzt Umschlag 1. Oh, hoppla, fliegt alles durcheinander, wenn ich zum Umschlag 1 greife. Und im Umschlag 1 ist das Parker-Spiel. Wow, gewonnen! Danke. Sehen Sie, war doch ganz gut, dass Sie da noch ein bisschen mutiger gewesen sind, Brigitte. Ja. Sie bekommen ein Spiel von Parker, Titel Was kostet die Welt? Ich wünsche viel Vergnügen beim Spielen. Danke. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, danke, auch einen schönen Tag wünsche ich noch. Gleichfalls. Danke. Tschüss, Brigitte. Tschüss. Ein Parkespiel, was kostet die Welt, geht an die Brigitte. Sie können heute noch weiter mitspielen. Es geht im Lifestyle-Gewinnspiel um ein Mad-Spiel, um ein total verrücktes, ebenfalls von Parker. Das Ganze um 10 vor 2, dann um 10 nach 4 gibt es das Schnipselspiel um eine Stereoanlage von Trimedia, der Superpreis. Und denken Sie daran, heute ist Frühlingsanfang und deshalb gibt es in jeder Stunde heute bei RTL einen Blumenstrauß zu gewinnen von Florop. Rufen Sie uns an, wir brauchen immer noch 4 Zeiler von Ihnen. We'll be right back.

after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Survive.